Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zum zweiten Umweltpodcast des Hybrid Art Labs in Leipzig. Ich sitze jetzt hier gerade Sabrina Rötsch gegenüber, Bienensachverständiger aus Leipzig, und wir haben vor, uns heute über Bienen und Wespen zu unterhalten. Hallo. Hallo. Wir kommen jetzt mal zur ersten Frage, die ich habe, und die beschäftigt sich damit, dass du ja Wespen umsetzt. Also Völker von Wespen von einem Ort an den anderen holst. Richtig. Leute rufen dich also an und sagen, bei mir ist ein riesengroßes Bienennest und das muss irgendwie weg. Und die erste Frage, die mich da erstmal interessiert, ist, was sind die einzelnen Schritte, die du tust, um so ein Wespennest erstmal zu entfernen, ohne dich komplett zerstechen zu lassen? Genau, also es rufen praktisch Leute an aus Leipzig bei mir, die kommen über die Umweltverbände, also NABU oder BUND oder Ökolöwe oder auch die untere Naturschutzbehörde leitet weiter. Und erstmal kommt man natürlich ins Gespräch, weil das Umsetzen oder Umsiedeln ist der letzte Weg, also das letzte Mittel, wenn wirklich keine andere Lösung da ist. Genau, dann schicken die meisten Leute schicken dann Bilder und dann guckt man. Und wenn tatsächlich keine Möglichkeit besteht, das Nest an dem Standort zu belassen, da gibt es eben noch die Möglichkeit, die Flugbahn zum Beispiel umzulenken oder das Nest einfach nur einen Meter weiter zu verrutschen. Erst dann kommt die Umsiedlung in Betracht. Da muss ich erstmal sofort dazwischen haken. Wie kann ich die Flugbahn von Wespen verändern? Das kommt drauf an. Also einfach irgendwie umbauen. Die orientieren sich ja, haben ja einen Orientierungsflug, ne, dass sie praktisch immer wieder zu ihrem Neststandort zurückfinden. Und den baut man einfach um und guckt, ob sie das finden. Also mit Röhren, mit Pappen oder wir hatten... Also ich mache das mit meinen Kollegen zusammen unter so einer Holzveranda, ein Hornissennest, und die waren natürlich gestört, die Bewohner, und ganz ängstlich. Und dann haben wir einfach da einen Teppich anders hingelegt, so eine Stellwand aufgebaut, und innerhalb von einer halben Stunde wurde diese neue Flugbahn angenommen. Also das ist einfach noch eine Maßnahme, weil die Völker sind ja grundsätzlich einjährig. Das heißt, spätestens zum Frost ist das Nest verlassen und dann kann man es entfernen und hat den Stress nicht mehr. Und sie kommen nicht zurück? Nicht unbedingt. Okay. Also die Nester an sich werden jedes Jahr neu gebaut von den Königinnen, die praktisch außen irgendwo überwintern. Und natürlich erinnern sich die Königinnen, da komme ich her, und wissen dann praktisch, es war erfolgreich hier. Ne? Und man kann dann praktisch kleine Maßnahmen, das alte Nest entfernen, unternehmen oder einfach irgendwie stark riechende Sachen aufbringen, von Knoblauch über Lavendel bis hin zu wirklichem Insektenspray, dass sie das nicht mehr, weil die Orientierung funktioniert über den Geruchssinn, über Pheromone, dass sie das praktisch nicht mehr finden. Genau, also die eigentliche Prophylaxe würde dann im Folgejahr erfolgen. Ah, okay. Gut. Genau, und praktisch ist es so, wenn wirklich kein anderer Weg, wenn es keinen anderen Weg gibt, dann komme ich mit meinen Kollegen, dann haben wir diese Imkeranzüge, also so weiße Anzüge mit so einer Gage vorm Gesicht, wie man das so kennt von Imkern. Dann haben wir so spezielle improvisierte kleine Kästen, die an den Staubsauger angeschlossen sind, und dann klettern wir da zum Beispiel das Baugerüst hoch, weil die Hornissen zum Beispiel unterm Dach sind, bauen diese Dachziegel alle ab und saugen in der Zeit die ganzen Flugtiere, die zurückkommen, erstmal alle ein in so eine Kasten, in so einen Kasten, der ist zwischen dem Staubsauger praktisch nochmal kurz geschlossen, dann sind die alle in diesem Kasten drin, werden versorgt mit Futterteig, und wenn dann praktisch kein Flugbetrieb mehr ist, kann man das Nest ganz gefahrlos freilegen, das vorsichtig abschneiden und dann in den mitgebrachten großen Holzkasten einkleben. Dann fährt man zum neuen Standort, der sollte mindestens 5 Kilometer entfernt sein, also vor allem bei Hornissen, sonst fliegen die zum alten Standort zurück. Und genau, dann führt man diesen kleinen Kasten mit den ganzen Flugtieren zu, verschließt alles und wartet, bis die sich selbst neu orientieren. Das war's. Das heißt, dieses Nest, was ihr dann abnehmt, hat aber immer noch Arbeiterinnen drin. Genau, da sitzt die Königin drauf. Also in den seltensten Fällen verlässt die Königin ihr eigenes Nest. Das ist ja praktisch ihr Lebensinhalt. Genau, die sitzt dann meistens drauf mit einigen Arbeiterinnen und lässt sich eigentlich nicht stören. Also man muss natürlich vorsichtig sein und kann jetzt nicht an dem Nest rumrütteln oder so. Ne? Ja. Genau, aber grundsätzlich ist das alles sehr einfach, wenn man es einmal weiß. Okay. Gut. Aber was macht ihr eigentlich, wenn man... Habt ihr auch Nester umgesetzt, die direkt in der Stadt auch zu finden waren, einige? Oder sind das... Ja. Da ist ja ein Standort, der 5 Kilometer weiter weg ist, vielleicht gar nicht so leicht zu finden. ohne dass man weiß, mich ruft ja übermorgen gleich wieder noch jemand an, weil jetzt ich einfach das Nest halt irgendwie bei jemand anders in die Nähe halt irgendwie, der genauso ängstlich ist, in die Nähe gepflanzt habe, oder? Genau, also es gibt, wir haben zum Beispiel einen Hornissenpaten in diesem Jahr bekommen, der sich freut, wenn wir Hornissen zu ihm bringen, weil er für dieses Naturereignis praktisch ganz offen ist und das auch toll findet, auch für seine Kinder das mal zu sehen. Und ansonsten ja, gibt es da noch eine Biologin, also wir haben schon so ein paar Leute, die sagen, ja, wir würden das unterstützen. Genau, und diese 5 Kilometer Distanz ist tatsächlich in einigen Fällen schwierig einzuhalten. Aber dann ergeben sich doch automatisch Akkumulationen von diesen Arten an anderen Orten. Also sehe ich das nicht falsch, wenn du sagst, es gibt dann Paten, zu denen ihr das bringt. Genau. Und der Herr hat dann bei sich irgendwie in einem Jahr 2 Völker nee. Zusätzlich. Nee, der hat ein Volk. Ah ja. Also okay. Der kriegt ein Volk. Nee, das machen wir nicht. Also weil die miteinander konkurrieren, wenn da 2 Hornissennester nah beieinander sind, das würde schief gehen. Das gibt Krieg? Naja, die kann schon sein, dass die sich ausräubern. Kommt drauf an, welcher Phase die Umsiedlung dann stattfindet. Okay. Genau, aber grundsätzlich nee. Ein Hornissenpate, ein Volk. Mhm. Genau, das ist für Hornissen, wie gesagt, einfach. Für die ganzen anderen Wespenarten, die eigentlich auch ganz vielfältig sind. Es gibt ganz viele verschiedene Wespenarten, also soziale Arten, ist es schwierig, jemanden zu finden. Mhm. Hornissen werden gerne genommen. Aber so eine mittlere Wespe mit einem ganz kurzen Entwicklungszyklus, nur bis Mitte August, kommt nicht zum Kaffeetisch, ist nicht lästig. Dafür ist es schwer, Leute zu finden. Also wenn jemand Interesse hat, einfach Wespen zu beobachten, ja, Bescheid. Aber es gibt schon Wespenarten, die durchaus aggressiv sind und die auch... Aggressiv sind grundsätzlich keine mir bekannte wildlebende Tiere, grundsätzlich nicht. Es gibt nur 2 Arten, die deutsche und die gemeine Wespe. Das sind die Arten, die am Kaffeetisch lästig sind. Das heißt, die gehen auf Süßes oder auf eiweißreiche Kost. Ne? Das heißt, die kommen zum Schinken oder zum Speck oder zur Marmelade. Genau, das sind die Arten. Okay, sie sind halt lästig. Genau, die sind für den schlechten Ruf aller Wespen verantwortlich. Da kann man natürlich dann auch überlegen, die Speisen abzudecken, ne, damit die nicht kommen. Diese Ablenkfütterung würde ich nicht empfehlen, weil es einfach dann kommuniziert wird und dann noch mehr Wespen regelmäßig immer wieder kommen. Ne? Diesen Sommer gab es auch einige Anrufer, die in ihrem Garten gegossen haben. Die Wespen wollen natürlich auch Wasser zum Kühlen und durch diese Trockenheit finden die sich dann eben dort ein, wo die Erde feucht ist oder die Blätter feucht sind und holen da das Wasser. Also das war in diesem heißen Sommer ein Thema. Genau, aber an sich kann man, oder man sitzt einfach, wenn man sagt, ich habe hier keine Lust, dass die Wespen zu mir kommen, mit einer Wasserflasche und sprüht die einfach weg. Dann denken die, es regnet, huch, ich muss zurück. Hm. Zum Beispiel, ja, also was man vermeiden sollte, ist tatsächlich heftig, also Bewegungen. Mit heftigen Bewegungen zu erschrecken. Genau, also einfach nichts Hektisches machen und auch nicht anatmen, weil das Kohlendioxid in der Atmung die Wespen zum Stechen animiert. Ah, interessant. Genau, und Hornissen machen eigentlich nichts, ne? Also das, genau, also die kommen ja nicht mal. Genau, die gehören auch zu den Wespen. Es kann auch mal sein, dass eine Hornisse ins Bier fällt oder so, ne? Weil die das eben auch durch Duftstoffe jetzt interessant findet. Aber grundsätzlich sind die nicht am Kaffeetisch zu finden. Ja. Also die. Ja. Ich kann auch selber mal empfehlen, wenn man mal draußen irgendwo mal eine Hornisse beobachten kann, das zu tun, weil also eine Hornisse bei der Jagd zu sehen ist äußerst spannend. Das ist richtig. Sie ist wendig, man muss hinterherkommen, sie sind sehr schnell, aber sie sind auch so groß, dass man sie nicht so schnell aus den Augen verliert und man kann auch dann, wenn man eine Wiese voll Klee hat, mal angucken, dann fliegen sie die Blüten einzeln an und gucken, ob sich da irgendjemand drauf befindet und sitzt. Also ich habe bei vertrockneten Kleeblüten gesehen, dass die da ständig drauf hängen. Die suchen praktisch kleine Insekten für ihre Brut. Sehr cool. So, dann haben wir das erstmal abgeschlossen und wir reden jetzt weiterhin erstmal über Bienen. Und vor allen Dingen auch über Bienen in Leipzig selber. Es ist ein großes Thema, dass alle gerade über Insekten und speziell über Bienensterben sprechen. Und in der Hinsicht stellen sich natürlich sowieso dann Fragen, woran das liegt. Woran in erster Linie kann man jetzt die Antwort schon erstmal vorwegnehmen und sagen, das ist einfach Habitatsverlust, es ist der Verlust von Lebensraum. Und da kommen wir jetzt zur ersten Frage. Was ist der Lebensraum, den eine Biene eigentlich braucht, damit sie halt gut geht, unabhängig davon, ob das jetzt Stadt oder Land ist? Genau, ich würde erstmal differenzieren zwischen Honigbiene und Wildbiene. Oh, darauf würde ich aber später nochmal zu sprechen kommen, okay, im Speziellen. Genau, würde ich in dem Kontext. Aber genau, reden wir erstmal über Wildbienen, genau, im Speziellen. Wildbienen. Ja. Genau, bei Wildbienen ist es so, die haben sehr, sehr kleinen Aktionsradius. Es gibt wenige Arten, wie zum Beispiel die Hummel, Die gehört auch zu den Wildbienen, die einen größeren Aktionsradius hat und auch mal 1,5 Kilometer fliegt. Und ansonsten ist es sehr wichtig, dass alle Ressourcen, die die Wildbienen brauchen, auf einem ganz kleinen, engen Raum zusammen sind. Die ganz, ganz mini kleinen Wildbienenarten, die von Laien gar nicht als Wildbiene zu erkennen sind, die fliegen 100, 150 Meter maximal. Und in diesem Radius muss praktisch der Lebensraum, wo sie ihre Brut anlegen, vorhanden sein. Und das sind 75% aller Arten, die tatsächlich im Boden leben. Also 50% der Wildbienen und 25% nochmal der Parasiten dazu. Das heißt, das ist der Lebensraum. Ein Boden, gerne sandig, gerne offener Boden. Dazu kommen die Nahrungsquellen. Viele Wildbienen sind spezialisiert, das heißt oligolektisch. Das sind 31% der Wildbienenarten, die nur auf eine bestimmte Pflanze oder Pflanzenfamilie fliegen. Auch diese Nahrungsquelle muss in diesem direkten Umkreis vorhanden sein. Und manche Arten brauchen noch, zum Beispiel hohlraumbesiedelnde Arten, die benötigen Verschlussmaterial. Das kann Lehm sein, Steinchen, kleine Blätter. Und all das muss in diesem kleinen Aktionsradius vorhanden sein. Genau, das ist eigentlich das Wichtigste für die Wildbienen. Und ja, leider wird sowas oft gar nicht erkannt als Lebensraum von Arten. Und deswegen verschwinden sukzessive sehr viele Flächen. Ne? Also die Monokultur, sage ich mal, im ländlichen Bereich zeigt offensichtlich kein Leben, also sehr offensichtlich für alle, dass da kein Lebensraum ist, ne? Weder Blüte noch unbearbeiteter Boden. Und deswegen sind in der Stadt, sind die Stadt häufig für so Rückzugsräume für einige Wildbienenarten oder viele, je nachdem. Genau, und da, ja, durch diese ganzen Baumaßnahmen verschwinden einfach sehr, sehr viele Arten. Die werden einfach nicht berücksichtigt. Wobei, da würde ich jetzt noch mal kurz dazwischen haken. Der Aktionsradius, den du gerade beschrieben hast, von diesen paar hundert Metern für kleine Arten, das ist aber nicht die gleiche Strecke, die sie zurücklegen würden, um irgendwo anders ein neues Nest zu bauen, oder? Also wenn die jetzt irgendwo suchen würden, um halt irgendwo einen neuen Standort zu finden, würden sie dann über diese 180 Meter hinaus suchen? Genau, würden sie ja. Wenn zum Beispiel der Standort zerstört ist, oder es geht ja auch um den genetischen Austausch, ne? Aber grundsätzlich das Gleiche wie vorhin bei Wespen, ne? Die sind relativ standorttreu, weil die Brut im Vorjahr war erfolgreich, aus der sie praktisch geschlüpft sind. Und deswegen wissen sie, okay, der Standort ist gut, hier ist meine Tracht, hier ist mein Lebensraum, hier ist mein Baumaterial. Hm. Genau, also das bedeutet, dass es in der Stadt speziell auch wichtig wäre, dass diese Flächen halt auch einen gewissen Abstand zueinander haben und nicht, weil, also wenn ich jetzt eine Fläche wegnehme, wo halt im Umkreis auch nichts anderes ist, dann ist es halt der absolute Artentod. Das heißt, eigentlich müsste man immer gewährleisten, dass man sagt, so, ich weiß jetzt nicht, wie weit so eine kleine Biene halt suchen kann oder fliegen kann, aber ich würde jetzt mal sagen, wahrscheinlich geht das über einen halben Kilometer jetzt auch nicht groß hinaus, außer sie findet halt Dinge zwischendrin, um halt wieder was zu fressen, um wieder Energie zu tanken. Aber durch eine Steinwüste zu fliegen, ist natürlich dann irgendwann dann der Atem weg. Also müsste man praktisch gucken, dass wir immer bei uns in der Stadt halt immer schön viele Inseln haben. Genau. Schöne Biotop-Trittsteine, ja. Das wäre ideal. Ne? Das kann eigentlich schon eine kleine Baumscheibe sein, wenn man das, den Wildwuchs, sag ich mal, belässt. Also, ne, um damit die Arten auch wandern können, ne, vor allem eben Nektar trinkende Arten. Ich stelle mir dann gerne Straßenzüge vor, wo Leute halt wirklich tatsächlich auch mal sich ordentlich viel auf die Balkone stellen. Weil dann hätte man so richtig lange Zeilen, womit man diese einzelnen kleinen Biotope, die in der Stadt halt noch existieren, miteinander verknüpfen könnte. Ja, fände ich auch toll. So, die nächste Frage. Welche kennst du denn jetzt im Speziellen für die Leipziger, die hier zuhören, ein paar Flächen in Leipzig, die sich sehr gut für Wildbienen eignen, wo man auch ein paar Arten sehen kann, die relativ divers sind und wo es den Bienen halt gut geht? Also direkt in Leipzig gibt's, würde ich jetzt einfach klar Nein sagen. Es gibt die Bienitz, das ist so ein schönes Gebiet mit ziemlich vielen Wildbienenarten, über 100 Wildbienenarten. Das ist aber nicht direkt in Leipzig. Und direkt in Leipzig würde mir als erstes der Botanische Garten Leipzig einfallen. Das Problem dort ist, dass die bis vor einigen Jahren noch Pestizide benutzt haben, um ihre Wege unkrautfrei zu halten. Und deswegen ist der Botanische Garten leider ein bisschen artenarm. Was aber Sinn macht, sind Brachflächen anzuschauen. Da fällt mir als erstes der Bayerische Bahnhof ein. Das ist richtig schön. Das ist eine schöne Ruderalvegetation, also schöne Trachtpflanzen. Der Boden ist offen und in den Hanglagen zum Beispiel an dieser S-Bahn-Haltestelle dort, da wohnen tatsächlich auch Wildbienen. Oder man beobachtet die einfach auch beim Blütenbesuch. Genau, ansonsten einfach, kann in jedem Garten, kann überall können Wildbienen vorkommen. Ne? Das sind, wie gesagt, sehr kleinräumige Lebensräume. Die müssen hauptsächlich nur strukturreich sein. Hm. Was unterscheidet einen strukturreichen Kleingarten von einem strukturarmen Kleingarten? Also mein persönlicher Gartennachbar hat jetzt umgerüstet. Der hat jetzt einen Rasen gesät, hat sich Kirschlorbeer und Thuja hingestellt und das ist praktisch die tote Wüste. Und vorher war es schöner offener Boden, schöne zweijährige Pflanzen, Nachtkerze, Königskerze, Natternkopf. Also das war ein Paradies. Aber das ist leider dieser immer noch anhaltende Garten- oder Gestaltungstrend, der traurig, der einfach traurig ist. Genau, aber ein artenreicher Garten hat viel Struktur. Das heißt, da ist Totholz vorhanden, da sind Steinhaufen oder Trockenmauern vorhanden, weil zum Beispiel auch die hohlraumbesiedelten Arten, die man aus diesen Nisthilfen, vermeintlich Insektenhotels genannt, diese Arten, die man daraus kennt, die nisten einfach auch nicht nur in diesen Hotels, sondern gehen auch in die Trockenmauerritzen rein zum Beispiel. Das wäre eine ganz natürliche Struktur, die auch von Wildbienen besiedelt wird oder von Solitärwespen. Genau, also einfach Strukturreichtum, Steine, Holz und vor allem viele Pflanzen, viele Verstecke auf kleinem Raum. Ah, mir fällt gerade noch eine richtig tolle Fläche ein, Kurkwitzer See. Da hinten am Kulkwitzer See ist alles voll mit richtig dick tragenden Sträuchern, die ganz viel blühen. Und dahinter ist noch dieser riesengroße Brachfläche mit diesen riesengroßen alten Erdhaufen und über alles voller blühender Kräuter. Die Wiesen werden nur einmal im Jahr gemäht und nicht permanent. Da geht auch richtig viel. Also es gibt auch viele schöne Gräser, die natürlich für Bienen jetzt uninteressant sind, aber das ist auf jeden Fall noch eine Fläche, überhaupt Grünau selber. Genau. Also dieser Aufbau von diesen Plattenbauten, die, ich weiß nicht, wenn ihr schon mal in Plattenbauten gewohnt habt, dann werdet ihr das kennen. Da gibt es unten, dort in der Reihe, wo die Balkone sind, in der untersten Fläche, unter dem letzten Balkon, immer eine freie Fläche. Mhm. Also da ist immer einfach nur blanker Boden, da kann noch nichts wachsen, weil es dunkel ist. Und die Leute haben damals noch wahrscheinlich, das war in der DDR so üblich, dass die Hausgemeinschaft sich auch immer gekümmert hat, dass dieser Streifen, der vor dem Haus war, immer begrünt war mit Haufen nicht gefüllten Blüten, halt so echten Rosenstöcken und so ein Kram, Hagebutten. Und da habe ich auch letztens bei einem Kumpel oben Bienen gesehen, die oben bei ihm in den Erdbeeren genistet haben. Und das waren blattschnelle Bienen, die haben von den Rosen Blätter abgeschnitten und weggetragen. Auch da kann man auch mal gucken. Blattschneiderbienen kommen eigentlich überall vor, in jedem Blumenkasten fast, ne, wo die Erde ein bisschen ausgelaugt ist oder ein bisschen steinig. Da gab es auch dieses Jahr sehr viele Anrufe. Genau, und bezüglich der Plattenbauten, tolles Habitat für gebäudebrütende Vögel, auch für Fledermäuse sind diese Plattenbauten interessant. Und tatsächlich, wie du das gesagt hast, direkt darunter ist ein regenfreier Raum unter diesen Balkons und da sind mit großer Wahrscheinlichkeit ganz häufig Wildbienen zu finden. Mhm. Also, weil da ist es trocken, wenn es besonnt ist, umso besser, ne? Aber da ist ein offener Boden, um den kümmert sich niemand und das ist natürlich ideal. Ja. Wie viele Wildbienenarten gibt es in Leipzig? Nicht in Leipzig, aber das weiß wahrscheinlich niemand. Aber wie viele Wildbienenarten gibt es in Deutschland? 585 in Deutschland, wobei davon 15 wahrscheinlich schon ausgestorben sind. Also der Nachweis fehlt für die letzten Jahre. Okay. Also 570. Okay. Und davon ist die Honigbiene. Nee, die Honigbiene kommt extra dazu. Die Honigbiene ist ein Nutztier. Genau. Die hat auch keinen Schutz wie alle Honigbienen, wie alle Wildbienen. Alle Wildbienen sind besonders geschützt und die Honigbiene wird durch den Imker betreut. Wenn wir schon bei dem Thema sind, reden wir doch da mal kurz drüber. Weil ich habe das sehr häufig, dass Leute zu mir kommen und die hören einfach nur das Wort Bienensterben. Das ist wahrscheinlich auch dem geschuldet, dass die Kommunikation da sehr schlecht ist und immer bei dem Wort Bienensterben aufhört und denken, es ist jetzt eine gute Idee, sich selber irgendwie ein Volk aufs Dach zu stellen. Ein Honigbienenvolk. Sag dazu mal ein paar Sätze. Ja, genau, so eine Anfrage bekomme ich auch von Imkern, die mir berichten, ah, wir haben jetzt Neuimker und die wollen gerne was gegen das Bienensterben machen. Das ist natürlich genau der Knackpunkt, weil das Bienen, das ist vermeintliche Bienen- oder Insektensterben, betrifft überhaupt nicht die Honigbiene. Ne? Die Honigbiene ist ein Nutztier, das zweitwichtigste in Deutschland. Natürlich ist auch ein wichtiger Bestäuber, aber leider stellen die Imker ihre Honigbienen auch nicht mehr verständlicherweise auf die Felder, weil da ist alles praktisch voll mit Pestiziden. Und deswegen wandern die Imker in die Stadt und dadurch entsteht eine unnatürliche Dichte an Honigbienen. Also man kann auch speziell in Leipzig gucken, BMW und Porsche oder auf der Oper, da stehen wirklich unübertrieben hunderte Honigbienenvölker, die haben einen Flugradius von ungefähr 5 Kilometern. Das sind, wenn es hochkommt, in der Hochphase bis zu 80.000 Individuen pro Volk. Und damit kann man sich ja ausrechnen, dass die Nahrungskonkurrenz extrem ist. Wenn es wirklich noch Wildbienen gibt, die einzeln, alleine praktisch, versorgt das Weibchen ja die Brut, ne? Alleine sucht sie sich den Nektar. Und dann kommt diese extreme Konkurrenz durch eine künstlich eingeführte Riesenindividuenzahl an Honigbienen. Deswegen würde ich mir da wünschen, dass da in Leipzig irgendwie ein bisschen mehr mit Bedacht aufgestellt wird. Ja, weil das ja leider sichtbar ist. Also bei Kartierungen in Parkanlagen, da ist ein Großteil. Ganz kurz, Kartierungen bedeutet für Leute, die den Begriff nicht kennen, jemand, der sich mit Lebewesen auskennt, geht über eine definierte Fläche und schreibt in einer gewissen Kategorie alle Lebewesen auf, die er auf dieser Fläche sieht, in unterschiedlichen Systemen. Gut, ja. Genau, einfach nur eine Erfassung von den Arten, die da sind. Und da ist überwiegend die Honigbiene, wird da überwiegend erfasst. Ne? Die kommt praktisch auf allen Flächen vor. Leider, ja. Schön wäre es, wenn die Imker zum Beispiel auch eine Tracht anpflanzen würden. Das machen aber die wenigsten Imker. Die meisten stellen ihre Bienen hin, dann gleich mal mindestens 30 Völker auf einen Haufen. Ne? Mhm. Und ja, das erschließt sich eigentlich von selbst, was da passiert. Gut, das heißt also jetzt an alle da draußen, die da zuhören, falls ihr eine schöne große Fläche mitorganisiert, dann einfach in Ruhe lassen. Und vielleicht auch, kannst du noch was dazu sagen, vielleicht muss man sich jetzt Sorgen machen, wenn ich jetzt eine Streuobstwiese habe, dass ich, also viele stellen ja extra Honigbienenvölker in die Nähe von einer Streuobstwiese, damit eben auch ihre Bäume gut tragen. Ja, das ist richtig. Wenn aber ein verregnetes Frühjahr ist, dann wird es natürlich schlecht, weil die Honigbiene fliegt erst bei wärmeren Temperaturen. Aber die Mauerbienenzucht ist ja jetzt auch ganz groß im Kommen. Ne? Also Mauerbienen bestäuben, also gehören zu den Wildbienen, haben praktisch die Flugzeit mit der Obstblüte und bestäuben wesentlich effektiver. Das heißt, die Früchte werden größer und schöner, weil der Fruchtansatz besser ist, weil die Bestäubung wesentlich effektiver ist, weil die puschelig sind. Dann funktioniert diese Übertragung des Pollens in das Fellkleid besser als bei einer Honigbiene, die noch separat Nektar und Pollen sammelt. Mhm. Genau, deswegen, ja, Fläche einfach so belassen, ja, weiß nicht. Und wenn man wirklich Lust hat zu imkern und sich damit auseinanderzusetzen, dann sollte man wirklich im Vorfeld wissen, es ist ganz, ganz arbeitsintensiv. Es passieren einfach sehr viele Sachen durch unerfahrene Imker, wie die Faulbrut, also Bienenkrankheiten oder Varroamilbe. Das sind so Begriffe, die dadurch leider noch befördert werden, wenn unerfahrene Menschen die Bienenvölker nicht richtig betreuen. Mhm. Ja. Kann ich eigentlich auch Wildbienen beobachten, wenn ich durch den Auwald laufe im Frühjahr oder so? Eigentlich, Wald ist ja eigentlich nicht so das Bienengebiet, aber auch da blühen ja Pflanzen. Ja, richtig. Also interessant sind Waldsäume, weil die sind noch besonnt. Also grundsätzlich sind alle Insekten, besonders auch die Bienen, sind wärmeaffin. Das heißt, die wollen natürlich Sonne haben. Der Wald ist ja nun lichtarm. Deswegen sind eigentlich die Waldränder interessant. Es gibt natürlich jetzt auch eine Waldhummel, die natürlich im Wald vorkommen kann. Oder Hummeln grundsätzlich. Ne? Die legen die meisten Arten unterirdisch ihr Nest an. Die wollen es ein bisschen kühler. Die vertragen Hitze nicht so sehr gut. Aber ansonsten ist es umso sonnenexponierter, umso besser. Okay. Gibt es eigentlich ein paar spezielle Bienenarten, die auf den Bärlauch gehen? Weiß ich jetzt auch nicht, aber... Nee, mir ist das nicht, weiß ich nicht. Ich könnte mal nachgucken hier. Es wäre ja nicht uninteressant, weil ich meine, der Bärlauch ist ja nur in einem sehr kurzen Zeitraum wirklich am Blühen. Und ja, da muss es ja einige Arten geben, die dann eigentlich darauf spezialisiert sein müssten, genau zu diesem Zeitpunkt, genau an diesem Standort für diesen kurzen Zeitraum, den Bärlauch zu bestäuben. Vielleicht sind das ja auch gar keine Bienen, aber Können auch Fliegen oder können ja auch Wespen Fliegen sein, oder ja. Wespen sein. Genau. Aber Lauch ist ja Allium und es gibt ja auch auf Lauch spezialisierte Bienen. Also man müsste da wirklich nochmal nach, könnte man wirklich nochmal nachgucken. Interessante Frage, ja. Beschäftigt euch damit. Das ist eure Stadt mit euren speziellen Begebenheiten. Genau. So, was haben wir denn noch? Worüber können wir uns denn noch unterhalten? Ach, Geschichten. Wir haben noch gar keine Geschichten. Wir haben uns noch nicht über Geschichten unterhalten. Das letzte Mal, die Leute werden es nicht wissen, weil sie nicht da waren, zum Großteil, aber vielleicht wissen es ein paar. Wir haben bei uns im FabLab mit dir jetzt letztens ein Seminar durchgeführt und da habe ich danach die Kritik bekommen von einem Ökologen, dass wir da mit einem sehr negativen Grundgefühl am Ende rausgegangen sind. Von wegen ist alles kaputt, alles scheiße, es gibt halt keine Flächen und die Stadt kümmert sich nicht. Deswegen, bevor wir jetzt hier wieder ganz viele Negativgeschichten erzählen, hast du vielleicht noch irgendwo eine positive Geschichte, einen positiven Erfahrungsbericht, wo es in Leipzig mal gut funktioniert hat mit der Aufbereitung einer Fläche oder so? Ihr könnt es nicht sehen, aber sie schüttelt gerade mit dem Kopf. Also möglich ist das natürlich, mir ist da nicht so richtig was bekannt. Es gibt kleine Projekte mit speziellen Saatmischungen, die dann über einen jahrelangen Prozess irgendwie dann doch mal auf eine öffentliche Fläche kommen. Ja, aber so ein richtig tolles Projekt fällt mir nicht ein. Also es gibt den Wildbienenmaßnahmenkatalog, der jetzt durch den Stadtrat ging und beschlossen wurde. Das, ja, hoffe ich, dass das in der Umsetzung dann auch stattfindet. Also, weil viele Sachen werden durch den Stadtrat beschlossen und leider nicht umgesetzt und dass das nicht nur so einen Symbolcharakter hat, sondern wirklich eine feste Handhabe, dass die Stadtreinigung als ausführende Pflegefirma auch tatsächlich das Pflegeregime ein bisschen anpasst oder ändert, ne, im Sinne der, ja, Biodiversität. Aber ja, mir ist kein total tolles Projekt bekannt. Funktionieren denn die Stadtgärten gut? Weißt du das? Also, ich weiß ja nicht, vielleicht hat, ich glaube, der Ökolöwe hat da bestimmt selber einen oder so auch Projekte. Mittlerweile gibt es in Leipzig viele Stadtgärten, in so ziemlich jedem Stadtteil. Nur aus dem Leipziger Norden ist mir keiner bekannt, aber das kann auch sein, dass ich das einfach nicht weiß. Stadtgärten sind ja vielleicht deswegen besonders, weil sie eben meistens den Boden, auf dem sie eben sind, halt nicht bearbeiten, sondern ja meist aufbocken für die Nutzpflanzen. Und ich weiß es selber nicht, aber könnte das eine gute Perspektive sein, dass Stadtgärten, wenn sie gut gepflegt werden, solche Habitate bilden könnten in Zukunft? Ja, denkbar ist das auf jeden Fall. Also im Stadtgarten Connewitz, da weiß ich auf jeden Fall, da konnte ich beratend tätig sein. Und da ist jetzt zum Beispiel ein kleines Habitat für erdnistende Wildbienen entstanden. Das ist ein spezielles Material, was eben für Wildbienen grabbar ist. Und auch spezielle Pflanzensamen wurden da ausgebracht für, also spezialisierte Arten. Weil wenn man diese spezialisierten Arten, die nur diese eine Pflanze oder Pflanzenfamilie anfliegen, unterstützt, dann unterstützt man automatisch auch die anderen Arten, die andere Pflanzen bevorzugen oder nicht so eine Spezialisierung haben. Genau, also das weiß ich. Ansonsten geht das eigentlich immer einher, ne? Der Gärtner möchte ja natürlich seine Ernte sichern. Das heißt, Obst und Gemüse soll bestäubt werden. Deswegen ist es eigentlich nur schlüssig, da auch praktisch für die Bestäuber was zu pflanzen, ne? Aber ganz oft wird das eben nicht gesehen. Also Thema Kleingärten. Ne, die Hecke muss so und so und der Rasen so und so viel Fläche und ja, das spiegelt so ein bisschen das gesellschaftliche Problem wider. Also, wenn ihr einen Garten habt oder selber in einem Stadtgarten aktiv seid, achtet da mal vielleicht ein bisschen drauf. Vielleicht, ich meine, es gibt ja auch Samenmischungen, die man sich bestellen kann dafür, oder? Ich glaube auch vom BUND selber oder vom Ökolöwen Genau, oder. die Umweltverbände in Leipzig haben jedes Jahr eine Samenmischung, die im Frühjahr rausgegeben wird. Da muss man sich nur melden oder hingehen. Das reicht für einen Quadratmeter. Und die kann man auch empfehlen, letztlich, die Ja. Samenmischung. Ja, was auch Sinn macht, ist auch selber zu sammeln. Wenn ich irgendwo bin und sehe da, also außer im Naturschutzgebiet, da ist das Samensammeln nicht erlaubt. Aber ansonsten, wenn ich auf der Wiese sehe, oh Mensch, das sind tolle Blüten, hier fliegen richtig viele Insekten, kann man natürlich, ich glaube, ein Drittel bis ein Viertel je nach Quelle mitnehmen und sich bei sich zu Hause aussehen. Also das sind ganz einfache Sachen. Es kostet nichts und es ist schön zu sehen am Ende. Okay. Okay, kommen wir mal zu den Bienen selber. Hast du so ein paar interessante Fertigkeiten zu erzählen von ein paar besonderen Bienen, die besonders cool sind, die andere Bienen dann nicht können? Weil wir haben jetzt gesagt, es gibt über 500 Wildbienenarten. Das ist ja jetzt erstmal, wenn man die Zahl hört und sich damit jetzt nicht groß auskennt, nicht sehr griffige Informationen. Vielleicht kannst du über die Diversität mal kurz einen Einblick geben. Was machen welche ein paar besonders und unterscheiden die von anderen? Ja, das ist ein weites Feld. Ja, also ich mag eigentlich alle Bienen oder vor allem eigentlich auch die Wespen haben es mir angetan. Und bei Bienen, was mir als erstes einfällt, ist die Blattschneiderbiene, die hatten wir ja vorhin schon, ne? Das Besondere an der ist, dass die eben kleine Blätter benutzt, um ihre Brutgänge auszukleiden. Ne? Das heißt, wenn man im Sommer so ein Blatt vorbeifliegen sieht, handelt sich das mit großer Wahrscheinlichkeit um so eine Blattschneiderbiene, weil die trägt so einen kleinen Blattausschnitt zusammengerollt unter ihrem Körper. Genau, und sucht sich dann einfach so einen Hohlraum oder gräbt den auch selbst und legt dann dieses Blatt rein. Also das ist was total Schönes. Ansonsten sind alle spezialisierten Bienen, würde ich jetzt persönlich sagen, die interessantesten. Ne? Also zum Beispiel Glockenblumen. Wenn man Glockenblumen hat, kann man während der Blütezeit wunderschön in diese Blüten reinschauen und dann sieht man da drinnen schlafende Wildbienen zum Beispiel. Ne? Also das sind so ganz tolle Naturerlebnisse. Ja, es gibt dann auch, kann man manchmal auch so Konglomerate von Männchen sehen oder so, die dann nachts Genau. schlafen und sich gegenseitig wärmen. Genau. Ja, übrigens auch Paarung ist auch eigentlich manchmal ein tolles Erlebnis, dich zu beobachten, wenn sie sich dann so in riesengroßen Klumpen zusammenfinden und dann alle Genau. aufeinander und übereinander steigen. Und die Männchen schlüpfen ja und dann setzen sie sich ja schon mal vor die Nester von den Weibchen, weil Genau, sie ja ein oder bisschen früher kommen. patrouillieren, genau, bei Mauerbienen. Das sind ja so die häufigsten Bienen, die auch mittlerweile kommerziell eingesetzt Die man auch in der Stadt werden. findet. Also Genau. ganz viel, ganz, ganz Genau, viel, ganz richtig. früh. Und da im Frühjahr, genau, die sitzen auf dem Gehweg als kleiner Klumpen zu fünft und werden dann letztlich vom Fahrrad überfahren, ne, weil die Ja. ja nichts anderes mehr wahrnehmen außer Kopulation. Worauf man noch achten kann, vielleicht eine Biene, die ganz großartig ist, ist auch die Holzbiene. Ja, genau. Die ist ganz groß und imposant und kommt jetzt im Zuge des Klimawandels oder der Klimaerwärmung jetzt langsam in unsere Breiten. Ne? Die kommt eigentlich aus dem südlichen Raum. Genau, und da gab es auch dieses Jahr sehr viele Anrufe. Ne? Die ist zum Beispiel eine auf Totholz angewiesene Art. Das heißt, die nagt ihre Gänge selbst. Das machen auch nicht viele Wildbienen. Die meisten buddeln sich eben eher so ein kleines Loch oder nehmen vorhandene Hohlräume und die blau-schwarze Holzbiene. Die gräbt sich ihren Gang in so weiß, morsches Holz. Die nimmt auch, ein kleiner Tipp, Zunderschwarm an. Das ist so ein Pilz, so ein Baumpilz. Genau, den kann man praktisch bereitstellen, bei sich im Garten einfach hintun. Und wenn man Glück hat, kommt die Biene. Was natürlich noch wichtiger ist als diese Lebensstätte, ist die Tracht. Ne? Die blau-schwarze Holzbiene mag große Blüten. Also, Sie ist ja selber groß. genau, Die die. will, alles andere würde zusammenbrechen, Genau. wenn sie sich draufsetzt. Genau, größer als eine Hummel und wunderschön. Ja. Vielleicht Genau. noch. Noch kurz zu der, was ich noch sagen will, zu der Blattschneidebiene. Man kann die übrigens erkennen, wenn man sie sieht, ist, dass die ein Haarkleid hinten am Arsch dran hat. Also eigentlich würde man sagen am Bauch, aber das würde nicht stimmen, sondern eigentlich an dem, was hinterm Bauch ist. Alle anderen haben ja das Haarkleid so an den Beinen, aber diese Gruppe der Blattschneiderartigen, da gehört auch die Mauerbiene dazu, haben die alle hinten dran. Und sammeln dort den Pollen. Die haben manchmal so einen großen, fetten, gelben Fleck hinten am Po. Darin kann man die ganz gut erkennen. Also die meisten Bienen sammeln auch an den Hinterbeinen, ne? Da sieht man dann so einen Klumpen aus Pollen und Nektar vermischt in irgendeiner Pollenfarbe. Aber es gibt auch Bauchsammlerinnen, ne? Die alles unten an ihren Bauch dran kleben. Das ist schwer zu sehen oder auch im Kopf, also im unsichtbar praktisch transportieren. Diese Kopfbienen sind auch sehr interessant. Das sind unter anderem zählen da auch die Seidenbienen dazu. Und die haben an ihrer Zunge vorne zwei Lappen und dann kleiden die ihre Nester mit einem Sekret aus. Das Nest vor dem Befall von Pilzen und Bakterien schützen soll. Soll antibakteriell und antifungizid wirken. Und das ist vor allen Dingen deswegen interessant, weil eigentlich die Seidenbiene zu den primitivsten Bienen zählt. Also eigentlich von der ganzen Evolution mit ganz am Beginn war. Aber offensichtlich kann die auch ein paar geile Tricks. Zum Schluss vielleicht noch eine Sache. Vielleicht noch eine Sache. Was haben wir denn noch? Vielleicht irgendwas, noch was Schönes zum Ende. Na, ich habe hier noch Erfahrung Stadtpolitik, Stadtnaturschutz. Was passiert, damit es den Bienen besser geht? Was kann die Privatperson tun? Okay, dann reden wir doch mal kurz über Stadtpolitik. Du hast eigentlich sehr viel Erfahrung mit Stadtpolitik, auch weil du dich in den Verbänden engagiert hast und so. Das könnt ihr alles im Text, was vor dem Interview steht, auf unserer Website lesen, was du genau gemacht hast. Aber gib mal vielleicht ein paar Eindrücke aus deinen Erfahrungen mit Stadtpolitik, mit Plänen, mit vielleicht auch mit Bau und so weiter und so fort. Genau, also das eigentlich zuständige Amt ist natürlich die untere Naturschutzbehörde. Und das Problem ist, dass diese untere Naturschutzbehörde personell völlig defizitär arbeiten muss. Also die haben viel zu wenige Leute und können deswegen gar keinen richtigen Artenschutz machen, weil sie gar nicht die Gelegenheit haben, wirklich bei jedem relevanten Prozess dabei zu sein. Ne? Also da sind die ist praktisch chronisch unterbesetzt, die Behörde leider, und ist deswegen leider nur mit Genehmigungen erteilen beschäftigt, jetzt mal platt gesagt, als wirklich zu gucken. Also es kann die Behörde einfach nicht leisten. Es gibt keine Möglichkeit da irgendwie, ja, dass die Behörde richtig gut arbeiten kann. Und das Gleiche kann man eigentlich auch über die Umweltverbände sagen, weil da gibt es einfach nicht genug Stellen. Die meisten sind Bundesfreiwilligendienststellen, die sind dementsprechend auf 12 oder 18 Monate begrenzt. Das heißt, die Leute haben sich dann eingearbeitet und dann verlassen sie den Verein wieder. Und dadurch, dass die Fluktuation so hoch ist, ist es ganz schwer, richtig tolle Projekte anzustoßen. Mhm. Und auch die Zusammenarbeit der Behörde mit den Verbänden ist faktisch gar nicht gegeben. Ja, genau, also es könnte eigentlich alles besser laufen. Ne? Die Behörde ist natürlich angewiesen auf Hinweise der Bevölkerung. Ne? Also wenn man irgendwie sieht, da wird ein Baum gefällt oder eine Hecke gerodet oder ich weiß, hier in dem Haus, da wurden die Mauersegler, macht das natürlich Sinn, als Bürger anzurufen und zu sagen und das einfach zu melden und zu sagen, hier, ich habe hier was gesehen, weil die Behörde kann ja natürlich mit ihren drei Mitarbeitern nicht überall sein. Hm. Genau, also das ist leider schwierig, weil das sehr viele tolle Projekte oder tolle Ideen, die ich persönlich jetzt habe, ausbremst, weil die Zusammenarbeit einfach sehr schlecht ist. Ne? Jeder macht seine eigenen Projekte. Dabei könnte man tolle Sachen machen. Ne? Jetzt kommt ja der Masterplan Grün auch hoffentlich irgendwann und der wird hoffentlich auch mehr sein als nur so ein Schriftpamphlet und der Wildbienenmaßnahmenkatalog. Mhm. Ja, ich hoffe, dass auch was umgesetzt wird. Ja, eben, also Maßnahmen, die auf einem Blatt Papier stehen, sind ja erstmal cool. Es gibt auch viele Absichtserklärungen von Deutschland zum Klimawandel, aber das ist dann halt alles aufgeschrieben. Das ist ja erstmal nicht. Also an alle Querulanten da draußen, die sich über sowas viel aufregen, geht vielleicht nicht nur zum Umweltamt, sondern vielleicht auch zum Parteibüro eurer Wahl und droht damit, eine andere Partei zu wählen. Okay, das war jetzt aber noch keine Geschichte. Wir brauchen noch etwas Exemplarisches, Sabrina. Irgendetwas, wo sich ein allgemeiner Satz in einer Geschichte irgendwie exemplarisch widerspiegelt und ich ein Beispiel erkennen kann. Na, ich kann vom Roten Stern erzählen. Ja, bitte. Von der Leopoldstraße oder ja, wie auch immer. Oder ich würde mal mit dem Hildebrand-Park anfangen. Das ist ein kleiner Park in Konnewitz. Und in diesem Park gibt es so einen kleinen Hartplatz zum Fußballspielen mit einem riesenhohen Gitter als Ballfanganlage. Und da wächst die Zaunrübe. Das ist so eine kleinere Kletterrankpflanze. Und die Zaunrübe ist die einzige Nahrungsquelle der Zaunrübensandbiene. Die Zaunrübensandbiene fliegt also nur die Zaunrübe an. Das heißt, wo die Zaunrübe vorkommt und noch ein bisschen offener Boden, gerne auch verfestigt, wie es dort der Fall ist, da kann man eine ganze Population von Zaunrübensandbienen sicherstellen. Genau, und leider wird diese Zaunrübe jährlich durch die Stadtreinigung, das ist die ausführende Pflegefirma der Stadt, beseitigt. Dann hatte ich einfach mal einen Brief geschrieben an die Stadtreinigung und darauf hingewiesen, gerade im Zuge Artensterben, Insektensterben. Und das ist nur eine von diesen spezialisierten Wildbienen, die man eben damit unterstützen könnte. Leider war die Antwort der Stadtreinigung, dass diese Pflanze angeblich invasiv wäre. Und ja, das hat letztlich ins Leere geführt. Also als Bürger kommt man da leider nicht weiter. Genau, noch ein anderes Beispiel wäre die Fläche beim Roten Stern in Dülitz. Das ist ein Fußballplatz eines Fußballvereins. Da ist so eine Art Tribüne an so einer Hanglage und da sind ganz, ganz viele Wildbienen im Frühjahr. Tausende, so ab Mai, ich weiß gerade nicht, welche Art, ich habe die aber schon in der Artdatenbank. Genau, und da wurde jetzt, hatte die Stadt jetzt die Auflage gegeben, dass diese Tribüne praktisch abstürzt und erneuert werden muss. Und leider hat das Planungsamt das okay gegeben, ohne mit der unteren Naturschutzbehörde zu reden. Die ist praktisch immer Ansprechpartner bei artenschutzrelevanten Sachen. Und deswegen wurde praktisch diese Tribüne neu gebaut. Der gesamte Oberboden wurde abgetragen, in der Flugzeit auch dieser Bienen und auf der anderen Seite aufgeschüttet, wo auch Bienen sind. Also es ist praktisch völlig falsch gelaufen, obwohl die Daten da sind. Also weil die Ämter einfach nicht gut miteinander kommunizieren. Das ist wahrscheinlich das Amt für Sport gewesen, was gesagt hat, die neue Tribüne muss her und die untere Naturschutzbehörde wurde einfach dazu nicht befragt. Die hätte nur in die Artdatenbank Sachsen reingucken müssen, dann hätten sie gesehen, oh, total viele Bienen hier, da müssen wir noch mal gucken, wie wir das günstig machen. Also so läuft praktisch die Praxis. Leider. Genau, oder hier in der Leopoldstraße, da sind auch diese Plattenbauten mit diesen Balkons unten drunter, Frühlingspelzbienen und noch andere Arten, die da praktisch rege fliegen. Und gegenüber war so ein temporärer Parkplatz mit richtig vielen schönen wildgewachsenen Hecken, ganz vielen Brutvögeln drin. Und da sollte jetzt, oder steht mittlerweile jetzt ein Gebäude. Auch da habe ich versucht, was ich kann, das ging leider nicht. Ne? Also auch unter dem Hintergrund, dass die Wildbienen besonders geschützt sind und einen kleinen Aktionsradius haben mit kurzen Flugdistanzen. Genau, also ging praktisch kein Weg rein. Die Bienen sind jetzt noch da, aber der Bereich ist völlig verschattet. Die Nahrungsquellen fehlen. Das heißt, die müssen jetzt weiter fliegen, was natürlich mehr Energie verbraucht und ja, damit die Population einfach einschränkt oder vernichtet. Das wird sich jetzt zeigen. Also, weil ich das Interview so nicht enden lassen möchte, jetzt nochmal zum Schluss. Falls ihr das nicht gut findet, dann beweist einen langen Atem und macht's. Also entweder ihr macht es halt selber und bemüht euch, dass ihr selber für euch, bei euch auf dem Balkon oder auf dem Fensterbrett, ein eigenes Habitat schafft, das für Wildbienen geeignet ist. Und auf der anderen Seite beschwert euch, denn wer sich nicht beschwert, kriegt nichts, weil vor allen Dingen Bienen haben eben keine Lobby. Und wenn ihr es richtig hart wollt, dann versucht halt irgendwie in irgendeine Partei oder in irgendein Amt reinzugehen. Und wenn ihr in ein Amt geht, dann habt einfach einen langen Atem, übersteht die erste Generation, bis ihr da was zu sagen habt. Aber an sich ist es alles nicht verloren eigentlich. Also in Städten geht es Bienen eigentlich relativ gut, besser auf dem Land. Und wir haben hier die Möglichkeit in unseren Städten und auch in Leipzig für all die Arten, wenn es da draußen mal wieder schön ist und die Arten mal wieder raus können aufs freie Land und wir dort wieder eine hohe Biodiversität haben und schöne Wiesen, wo ganz viel wohnt und nicht so eine Wüste gerade ist wie jetzt, dass sie dann wieder ausfliegen können. Bis dahin sollten wir unsere Städte eigentlich so pflegen, dass das auch für die Bienen, die ja klarkommen, lebenswert ist. Und damit schließen wir das Interview. Sabrina, danke schön für das Gespräch. Ja, gleichfalls, danke. Und wir hören uns beim nächsten Podcast wieder. Bis denno.